Da muss man ihm alles sagen, was man denkt. Gibt es leider Leute, die das ganze Zeit machen. Das heißt meistens, dass sie nicht viel denken, noch weniger wissen. Das sagt man ja für die Kultur. Ne? Die Kultur ist wie Marmelade. Je weniger davon man hat, desto mehr muss man es ausbreiten. Die Marmelade auf Brot. Die viele über dies und jenes reden, das breitschlagen. Oft ein Zeichen dafür, dass sie gar nicht viel davon wissen. So ähnlich ist es hier. Es ist nicht immer notwendig, besonders wenn der Fragende kein Recht hat, das zu wissen, wonach er fragt. Nur lügen darf man halt nicht, aber man muss nicht immer alles sagen, was man weiß oder denkt. Ja. Ich glaube, der Nasi ist wohl geflohen, ist einmal schief, so irgendwas ist priviert drin, das vergiss ich aber nicht. Sage ich es nicht, weil ich es wieder falsch berichten werde, dann lüge ich vielleicht noch. Das ist Unwissenheit. Aber jedenfalls, er gibt eine Antwort, eine Ausflucht. Er wird gefragt, ob die den Athanasius gesehen haben. Und er antwortet, er sagt, er ist nicht weit weg. Ja. Das stimmt. Das kann man natürlich immer machen. Restrictio late mentalis, dass man nicht sagt, etwas sagt, was nicht unwahr ist, aber du hast den anderen in die Irre führen kann oder in der Unwissenheit belässt. Und sehr gute Gründe dafür geben. Das ist keine Lüge. Wenn der andere durchaus draufkommen könnte, wie der wahre Sachverhalt ist. Man verschleiert nicht den Sachverhalt wie durch die Lüge, sondern fordert nicht alles, was man weiß.